And we are awake. Und wir sind wieder wach. Wide awake. Hellwach. So, let's talk about the Father. Lasst uns über den Vater reden. I think from all of the stories in the Bible. Ich glaube, dass von all den Geschichten in der Bibel. That I mean the stories that Jesus told. Also ich rede jetzt von den Geschichten, die Jesus erzählte. I think the story in Luke 15 shows the Father, God as the Father, better than any other. Denke ich, dass Lukas 15 Gott als den Vater am besten zeigt von allen. Das ist meine Meinung. You know the story when Jesus said, and the father had two sons. Ihr kennt ja die Geschichte, wo Jesus sagte, ein Vater hatte zwei Söhne. And the younger son said, give me my inheritance, and then he went away. Und der jüngere Sohn sagte, gib mir mein Erbe, und dann ging er weg. Then he wasted all the money. Dann hat er all das ganze Geld verschwendet. He was hungry. Und schlussendlich war er hungrig. They wouldn't even give him the food for the pig. Und er bekam nicht einmal das Futter für die Schweine. And then he realized he needs to go back to his father. Und realisierte schlussendlich, dass er zum Vater zurück wollte. And we'll talk about the story. Und wir werden jetzt über diese Geschichte reden. Look at this. Aber schau mal da. I've been thinking so much about the Bible. Ich habe so viel über die Bibel nachgedacht. I tell you what, there are so many things we misunderstand from the Bible. Und ich kann euch sagen, da gibt es so viele Dinge, die wir einfach missverstehen von der Bibel. And I've realized that one of the reasons why there is so much religion in the church. Ich habe festgestellt, dass einer der Gründe, warum so viel Religion in der Gemeinde ist, because we don't even understand the Bible. Ist, dass wir die Bibel einfach nicht richtig verstehen. Misunderstand so many things in the Bible. Wir missverstehen so viele Dinge in der Bibel. And for this, there are several reasons. Und das hat verschiedene Gründe. Number one, because many times we don't read things in their cultural context. Also erstens lesen wir Verschiedenes nicht im richtigen kulturellen Zusammenhang. But Jesus spoke to a specific culture. Aber Jesus sprach zu einer spezifischen Kultur. But there is another reason. Und da gibt es noch einen weiteren Grund. Many of the letters have been divided into chapters and verses, which they should have never been divided like this. Viele der Briefe sind in Kapitel und Verse unterteilt und diese hätten nie so unterteilt werden sollen. Even the gospel, Jesus didn't speak in verses and chapters, he simply told stories. Auch in den Evangelien, Jesus sprach nicht in Versen und Kapiteln, er erzählte einfach Geschichten. But there is another reason. Und da gibt es noch einen Grund. That the people who translated the Bible, they put titles in there that are so bad. Die Menschen, die die Bibel übersetzt haben, haben Überschriften hinzugefügt, die so schlecht sind. Think about the story in Luke chapter 15. Denk an das Gleichnis in Lukas 15. People that I know would say it's the story of the prodigal son. Die meisten Menschen, die ich kenne, würden sagen, es ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Is that what it's called in Portuguese too? Heißt das so auch auf Portugiesisch? Ja, sagt er. Never said it's the story of the prodigal son. Aber Jesus sagte nie, dass das die Geschichte vom verlorenen Sohn sei. A headline that some human people put in the Bible. It's not the word of God. It shouldn't be there. It frustrates me. Das ist eine Überschrift, die ein Mensch in die Bibel hinzugefügt hat. Das ist nicht das Wort Gottes und sollte nicht dort sein. Das frustriert mich einfach. You know, so people say, oh, the Bible is the word of God. Every single word. Really? Und wisst ihr, die Leute sagen, oh, die Bibel ist das Wort Gottes, jedes einzelne Wort. Wirklich? The prodigal son is the word of God? So, der verlorene Sohn ist das Wort Gottes? These are not what God said. Aber das ist nicht, was Gott gesagt hat. Warum ist das so wichtig? Because the moment you go to Luke 15 and you read the prodigal son. Weil ab dem Moment, wo du zu Lukas 15 gehst und liest der verlorene Sohn, you now read the whole story through a wrong filter. Du wirst nun das ganze Gleichnis unter einem völlig falschen Filter lesen. On the son who messes up. Du legst nun deinen Fokus auf den Sohn, der alles vermasselt hat. That's religion. Aber das ist Religion. Religion always puts the focus on the mess. Religion legt immer den Fokus auf das, was falsch läuft. I don't think they should have put any title there. Aber wisst ihr, ich glaube, es sollte gar keine Überschriften dort sein. They should have simply put the story there as Jesus told it. Sie hätten einfach nur die Geschichte hinschreiben sollen, so wie Jesus sie erzählt hat. No, Luke wrote the gospel. Luke never put this title there. It was man who did it hundreds and hundreds of years later. Und ich möchte, dass du weißt, dass Lukas, der dieses Evangelium geschrieben hat, nie diese Überschrift hingesetzt hat. Es waren Menschen, die diese hunderte von Jahren später dazugefügt haben. Wenn da eine Überschrift sein hätte sollen, was ich nicht glaube, dass es notwendig wäre, the story of the extraordinary, radically loving father. Dann denke ich, dass der Titel lauten sollte, die Geschichte des außergewöhnlichen, radikal liebenden Vaters. Think about it. Denk mal nach. Jesus never told a story to show how bad the guy was. Jesus hätte nie eine Geschichte erzählt, um zu zeigen, wie schlecht der Junge war. Jesus told a story to show how ridiculously radically good and loving God is. Aber Jesus hat die Geschichte erzählt, um zu zeigen, wie radikal liebend er als Gott der Vater ist. All of the stories in Luke 15, you will find out that Jesus' focus was on the goodness of God and not on the badness of man. Wenn du alle Geschichten in Lukas 15 liest, wirst du herausfinden, dass der Fokus von Jesus immer auf der Güte Gottes lag und nicht auf die Schlechtigkeit von Menschen. Also ist es die Geschichte des außergewöhnlich radikal liebenden Vaters. Und wir werden durch verschiedene Lektionen gehen und ich vertraue darauf, dass eure Herzen dadurch verändert werden. See you tomorrow. Bis morgen.